Kundgabe 5309. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.2.1952. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Von mir geht die Wahrheit aus. Ich weise euch den rechten Weg durch die Wahrheit. Und dieser führt zum Leben, zur ewigen Seligkeit. Es gibt keinen zweiten Weg als über die Wahrheit. Es gibt kein zweites Leben außer mir. Und es gibt nur einen, der euch das Leben verheißen kann. Der es für euch erworben hat am Kreuz. Ich lebte und kämpfte für die Wahrheit. Und ich starb einen qualvollen Tod für die alleinige Wahrheit, auf dass ein jeder von euch Menschen diese erkennen kann, so wie er an mich glaubt. Mein Weg ist leicht zu beschreiten von dem, der guten Willens ist. Ich bin ihn euch vorangegangen. Es ist der Weg der Liebe, der unfehlbar auch zum Erkennen der Wahrheit führt. Da ich nur die Liebe predigte, zeigte ich euch ständig den Weg. Da ich selbst die Lehre auslebte, konnte ich auch die reine Wahrheit künden. Denn in mir war alles Licht und Hell. Ich wusste um alles und konnte euch so nach auch das rechte Wissen vermitteln. Doch nur von mir könnet ihr die Wahrheit empfangen, weil sie ihren Ausgang hat in mir und darum auch wieder zu mir zurückführt. Wer die Wahrheit besitzen will, muss sie anfordern von mir, der ich selbst die ewige Wahrheit bin. Ohne mich bleibt ihr in Finsternis des Geistes und ihr gehet einen falschen Weg, einen Weg, der nach unten führt. Ihr Menschen wisset, dass ich einen Gegner habe, der zerstören will, wo ich aufbaue, der das Licht verlöschen möchte, der die Finsternis breiten möchte über die Menschen, auf dass sie mich nicht erkennen können. Dieser Gegner versucht alles, um den Weg zu mir, zum ewigen Leben zu vernebeln, auf dass er nicht gefunden werden soll. Und dieser Gegner ist ein Feind der Wahrheit, wie er auch ein Feind ist von mir. Denn die Wahrheit enthüllt seine Pläne, sein Wirken und sein verabscheuungswürdiges Wesen. Folglich geht er gegen die Wahrheit vor und immer wird sein Bemühen darauf gerichtet sein, mich selbst, den Menschen unkenntlich zu machen. Er wird gegen mich arbeiten, wo er nur kann. Er ist also der Antichrist, der vor keiner Tat zurückschreckt, um die Menschen abzudrängen von mir. Der Antichrist arbeitet zuerst gegen die Wahrheit. Daraus folgert sich, dass die reine Wahrheit immer bekämpft werden wird, dass die Vertreter der reinen Wahrheit angegriffen werden, während die Diener des Antichristen anerkannt werden als Wahrheitsverkünder und Massen hinter ihnen stehen, wo die Wahrheitsträger nur vereinzelt sein werden, weil ständig gegen sie vorgegangen wird. Der Weg zur Wahrheit ist schmal und er wird nur von wenigen beschritten. Die Massen der Menschen wandeln auf breiten Pfaden. Und schon das soll euch ein Kennzeichen sein, wer diese Massen anführt. Wer mir nachfolgen will, auf dem schmalen Weg, der Wahrheit, der wird nicht viele Mitläufer haben, denn die meisten scheuen den mühevollen Weg. Ich selbst aber gehe voran, und ich selbst bin die Liebe. Und wer mir nachfolgt, der muss auch die Liebe in sich haben. Und dann erscheint ihm der Weg licht und klar, und er geht ihn unbekümmert der Mühsale, denn sein Ziel bin ich und das ewige Leben. Suchet nicht die Wahrheit dort, wo die Masse ist. Ich selbst ging meinen Weg auf Erden und war immer nur von wenigen umgeben, während die meisten Menschen mich ablehnten, weil ich ihnen die Wahrheit brachte und diese ihnen unannehmlich war, weil mein Gegner hinter der Masse stand und gegen die Wahrheit arbeitete und nur immer gegen sie ankämpft, wo er kann. Wer aber in der Wahrheit steht, der erkennt sein Treiben, und es wird ihn nimmer beirren. Denn so wie er mir nachfolget, geht er den rechten Weg, und er wird leben in Ewigkeit. Amen.